Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews vereinbarten das konservative südkoreanische Regime und die Partei der Neuen Welt am 18. Oktober, das Drei-Achsen-Schlagsystem der südkoreanischen Armee für den ersten Angriff gegen den Norden bis zum Anfang der 2020er Jahre zu vervollständigen. Beim Drei-Achsen-Schlagsystem handelt es sich um ein äußerst tollkühnes, provokatorisches Kriegssystem gegen den Norden unter dem Vorwand der Entkräftung der nuklearen und Raketenstreitkräfte des Nordens, die wichtigen Objekte des Nordens zu überfallen und die Kopfjagdoperation in die Tat umzusetzen und dadurch die Systemvereinigung zu verwirklichen.